downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball-Podcast, Folge 102. Mitten in der Sommerpause. Es beginnen ja im August die Dog Days in der NBA, nennt man das. Also die Zeit, wo die Free Agency eigentlich geklärt sein sollte. Alle Teams sich, oder die Spieler vielleicht nochmal in Urlaub gehen, die Teams sich so langsam auf die Training Camps vorbereiten. Nichtsdestotrotz gibt es viel Drama in den letzten 7 Tagen und das plus eine Auswahl, eine feine Auswahl, die Phil mit einem unserer Hörer an Trikots getroffen hat, gilt es zu besprechen diese Woche. Jawohl, Alan Crabb hast du jetzt ganz fein rausgenommen, den werden wir dann trotzdem noch erwähnen, den Trade, den es da gab mit den Brooklyn Nets, auch weil es natürlich so Implikationen hat, wie Teams zusammengestellt werden und ist, glaube ich, auch ein kleiner Sneak Peek darauf, was in den nächsten Jahren uns sehr häufig begegnen wird, nämlich Salary Dumps. Aufgrund der Cap-Situation und den unterschiedlichen Salärstrukturen, aber natürlich, wie du gesagt hast, zu Beginn springen wir direkt erstmal rein in das nicht Melodrama, das war ja kurz vorher, sondern das Kyrie-Drama, wenn man so will. Mhm. Was war deine ursprüngliche Reaktion, als Brian Windhorst die Story gebrochen hat? Ich habe das gar nicht gecheckt, weil ich letztes Wochenende auf dem Festival war und dann immer nur so super sporadisch mal aufs Handy geguckt habe und dann irgendwann habe ich eine Push-Mitteilung gekriegt, dass Kyrie Irving, also erstmal haben meine Augen angefangen zu leuchten, weil ich nur die Nachricht gesehen habe, Kyrie Irving Trade Request listed Teams, unter anderem die New York Knicks. Ich dachte, boah, was ist denn hier los? Ja, und dann habe ich irgendwann langsam die Story gelesen, dachte erst so, hä? Warum zum Teufel? Aber wenn wir das jetzt gleich besprechen, gibt es vielleicht doch ein paar Faktoren, warum Herr Irving da gute Gründe für haben könnte. Ja, super interessant. Ich weiß jetzt nicht, ich kann mir vorstellen, dass viele von euch auch schon sich informiert haben und das auch im Podcast gehört haben. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen, inwieweit oder in welcher Länge wir darüber sprechen sollen heute. Aber wir kommen natürlich nicht drum herum, auch unseren Senf dazu zu geben. Und ich muss sagen, überrascht war ich schon. Gleichzeitig wusste man schon länger, dass Kyrie nicht unbedingt auf einer Wellenlänge mit LeBron war. Das fängt an, für mich ehrlich gesagt, damit, dass er super nah sich sieht, zumindest mit Kobe Bryant. Kobe Bryant war der Erste, den er angerufen hat, noch direkt aus der Kabine nach dem Titelgewinn, den er ja maßgeblich verantwortet hat mit seinem Dreier über Steph Curry. Und hat auch sonst sich sehr häufig ein bisschen zurückhaltend gegeben, was auch so die Teamchemie betrifft. Man hat sehr viel sein eigenes Ding gemacht. Und insofern bin ich nicht unbedingt überrascht, dass er eben jetzt diesen Request publik gemacht hat, beziehungsweise dass das geleakt worden ist. Wäre interessant, da nachher auch nochmal drüber zu sprechen, wie sowas in der Medienlandschaft NBA zustande kommt. Aber eins nach dem anderen. Die 4 Teams, die aufgelistet sind, sind schon sehr unterschiedlicher Charakteristika, oder? Ja, total. Also ich sag mal so, ich habe ein bisschen das Gefühl, also die Teams, die er aufgelistet hat, waren San Antonio, Minnesota, New York und die Miami Heat. Und wenn man sich diese 4 Teams so anguckt, dann sticht für mich ein Team heraus, was völlig unterschiedlich zu den anderen ist. Und das sind die San Antonio Spurs. Und ich dachte, das wären die Knicks. Naja, ich finde, die anderen Teams, kann man sagen, sind gerade an der Schwelle, vielleicht in den nächsten Jahren, die einen früher, wie zum Beispiel Minnesota, und die anderen später, wie die Knicks, aber an der Schwelle, irgendwie was Neues aufzubauen. Und da kann man ja sagen, da möchte er Teil des Ganzen werden. Also es gibt in jedem von diesen anderen Teams irgendwie 1, 2, 3 junge Spieler, die vielleicht sich in den nächsten Jahren gut entwickeln können. Und er ist ja selber erst 25 und da hätte ich gedacht, okay, dann hat er diese 3 genommen, wie gesagt, weil er da irgendwie Teil so eines Aufbaus sein möchte. Bei San Antonio sehe ich das aber ein bisschen anders, weil die haben schon einen total legit Superstar in Kawhi Leonard und ein ganz anderes Spielsystem. Wenn wir jetzt gleich darüber sprechen, warum er diesen Trade forcieren möchte, und eine der Gründe, die genannt worden sind, ist, dass er jetzt die First Banana, die Nummer 1 Option in einem Team werden möchte und so der Focal Point, auf den alles zugeschnitten ist, und er möchte beweisen, dass er ein Team zur Championship führen kann, dann frage ich mich, warum die San Antonio Spurs da sind, weil da wird in den nächsten Jahren kein Weg daran vorbeigehen, dass Kawhi Leonard die Nummer 1 des Teams sein wird, plus dass Greg Popovich überhaupt nicht auf solche Spielertypen steht, die sagen, ich will hier das Zepter in der Hand haben. Das stimmt. Ist witzig, dass du das erwähnst. Das ist absolut plausibel, so wie du das runtergebrochen hast. Ich habe jetzt tatsächlich nicht spaßeshalber die Knicks genannt, weil die als Outliner sozusagen, weil die anderen drei Teams sind für mich Organisationen, die allesamt gut bis exzeptionell gehandelt werden. Und alle besitzen Coaches und auch GMs, die absolut überdurchschnittlich sind. Ich glaube, das spielt durchaus eine Rolle. Das war in Cleveland in den letzten Jahren absolut nicht der Fall. Vor Tyronn Lue mit David Blatt. Es war natürlich auch sehr turbulent aufgrund der Rückkehr von LeBron James. Aber auch davor gab es im Prinzip ein recht häufiges Trainerkarussell. Und mit den GMs sah das nicht anders aus. Es ist allgemein bekannt, dass Dan Gilbert noch nie einen GM eine Vertragsverlängerung angeboten hat. Und alle diese anderen Teams, wie gesagt, die Knicks, da für mich ein bisschen Outliner, sind extrem solide Organisationen. Die Timberwolves sind gerade auf dem Weg dahin. Ich glaube, das ist so ein bisschen aufgrund der Dynamik in den letzten 24 Monaten mit Karl Anthony Towns, jetzt Jimmy Butler Trade, Jeff Teague, solide Rollenspieler verpflichtet. Und natürlich Tom Thibodeau als Mastermind dahinter, aber insbesondere die Heat und die Spurs sind, glaube ich, weniger aufgrund des Teams und der Tiefe des Sex-Appeals, wenn man so will, des Marktes, sondern viel eher aufgrund der Organisation mit in der Liste. Und New York, da schmunzeln viele, glaube ich, zuerst, und da kommt wieder dieses alte die Knicks lächeln irgendwie drauf, aber ich muss ganz ehrlich sagen, da haben wir ja letzte Woche auch mal drüber gesprochen, das bin ich ein bisschen leid. Zum anderen ist es durchaus legitim. Kyrie Irving kommt aus New York und ich kann das durchaus sehr gut sehen, dass dieser Markt, der Garden und die ganze Faszination, die damit mit einherkommt, absolut eine Wirkung auf Kyrie Irving hat. Ja. Es wurde jetzt in der letzten Woche, gab es sogar einen Bericht, dass er die Knicks von allen Teams favorisieren würde. Da ist halt die Frage, wenn er das aus der Warte sieht, wie du gerade gesagt hast, er möchte zu einer stabilen Organisation, dann spricht das natürlich nicht für die Knicks. Dann hast du total recht, dann sind die anderen drei, und ich glaube, da muss man dann San Antonio und Miami nochmal hervorheben, da sind diese Organisationen dann weitaus besser aufgestellt, auch wenn man sich so die letzten 10 Jahre anguckt. Wenn er aber sagt, ich bin es leid, im Schatten eines anderen rumzulaufen und ich möchte auf die große Bühne und zeigen, dass ich selber ein Team irgendwie weit bringen kann, welchen Ort gibt's da besser als New York? Ich meine, das sagen ja auch selbst die Spieler, die nicht zu den Knicks kommen wollen, dass ein Titel in New York nach so einer langen Durchstrecke so viel wert ist wie 2 Titel in einem anderen Markt. Absolut. Das ist interessant, dass du das erwähnt hast, und kleiner Sneak Peek von uns. Wir haben hier jeweils 2 Tabs mit der ESPN Trade Machine offen. Das heißt, wir werden euch nachher die besten Trade Proposals unterbreiten bei den gesagten 4 Teams oder bei insgesamt 4 Teams, mit denen wir aufkommen konnten. Aber besprechen wir doch tatsächlich etwas, was du gerade erwähnt hast. Diese First Banana Narrative, muss man sie ja fast schon nennen, weil Kyrie Irving hat sich nicht selber dazu geäußert, und ich glaube auch nicht, dass das meiste, was jetzt in den Medien umher debattiert wird, von Kyrie Irving in Anführungsstrichen Cam kommt. Dass er eben jetzt der Franchise-Spieler sein möchte und die First Banana, was er ja war, zugegeben mit 19 und 20, als er in die Liga gekommen ist. Die Frage dort ist er, in wie viel Teams in der Liga wäre er denn überhaupt der Franchise-Spieler? Und ich glaube, wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, dann ist diese Liste gar nicht mal so hoch. Wenn man jetzt Denver Nuggets zum Beispiel nimmt oder auch die New York Knicks, die haben 2 Spieler in Jokic und Porzingis, die vielleicht noch eine höhere Ceiling haben als Kyrie Irving sogar, insbesondere weil sie eben Big Men sind und in einer Liga der Point Guards viele talentierte Scorer vorhanden sind. Aber diese beiden Spieler sind, glaube ich, so gepolt, dass sie kein Problem damit hätten, zu sagen, hey Kyrie, das ist jetzt sozusagen erstmal dein Team, was auch immer das heißt, für 2-3 Jahre, und dann schauen wir nochmal weiter. Ich glaube, das ist bei anderen Teams nicht unbedingt der Fall. Und meinst du, dass das ein Problem darstellen würde? Ist das tatsächlich so, dass Kyrie der Mann sein möchte in einem Team? Ich kann mir das schon vorstellen. Also wenn man sich die Cleveland Cavaliers anguckt, dann, also generell ist, finde ich, ist die Frage, wie definiert man denn, ob jemand, der die Nummer 1 Option in einem Team ist? Weil was bei Cleveland ganz klar ist, er kriegt mehr Schüsse als LeBron. In der letzten Saison. Er hat sich, glaube ich, 25 oder irgendwie so Schüsse pro Spiel genommen. Das sind mehr, als LeBron sich genommen hat. Und er ist, ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Du hast gerade diesen Dreier am Ende des Spiels 7 vor 2 Jahren angesprochen. Er ist der Closer von den Cleveland Cavaliers immer gewesen. Auch in der Zeit jetzt, wo er mit LeBron zusammengespielt hat. Und reicht das aus, um the man in dem Team zu sein? Weiß ich nicht. Ich glaube, oder ich kann mir vorstellen, das ist natürlich alles irgendwie Glaskugel, aber ihm geht's da um was anderes, weil diese Franchise Cleveland ist so krass auf LeBron zugeschnitten und alle Entscheidungen, die da getroffen werden, gehen sozusagen über LeBrons Schreibtisch. Und ich kann mir vorstellen, dass er auch das irgendwie ein bisschen leid ist, weil warum stehen die Cavs jetzt gerade vor einer Saison, wo sie in der Offseason nichts machen konnten, weil LeBron gepusht hat, dass halt seine Jungs von seinem Management halt die großen, dicken Verträge kriegen. Und vielleicht ist er nicht mal diese Spielsituation so leid, dass irgendwie LeBron den Ball bringt und das Spiel aufbaut, sondern einfach dieses Ganze drumherum, dass sich jeden Tag 24-7 alles nur um diesen Kerl dreht und er vielleicht jetzt irgendwie so das Gefühl hat, ey, Moment mal, ich bin hier der Closer, ich kriege hier die meisten Schüsse, ich bin der beste Scorer im Team, ich bin auch ein All-Star. Wieso geht nicht eine Entscheidung in diesem Verein mal auch über meinen Schreibtisch? Ja, das stimmt. Ich glaube, die ganze LeBron-Ecke ist und seine Rolle in diesem Fiasko, muss man ja fast schon sagen, ist, glaube ich, nochmal eine ganz oder eine sehr komplexe. Fakt ist aber, dass es jetzt fast unmöglich ist, dass Kyrie Irving, wie ja einige Experten wie Zach Lowe vorgeschlagen haben, im Team verbleibt. Weil ich glaube, jetzt ist das Tischtuch zerrissen. LeBron hat ja auch schon den ein oder anderen kryptischen Post auf seinen Social Media Kanälen abgefeuert. Ich glaube, dass jetzt tatsächlich sehr stark danach gesucht wird, ihn zu traden. Viele Leute würden jetzt vielleicht auch sagen, ja, wie kann es denn sein, dass Kyrie Irving derjenige ist, der die Franchise jetzt als Geisel nimmt und er hat doch einen Vertrag unterschrieben. Wie gesagt, wenn wir jetzt das auf unsere Arbeitswelt übertragen, ist es im Prinzip fast unmöglich. Nun ist es natürlich so, dass in einer restriktiven Arbeitswelt wie der NBA das die einzige Möglichkeit ist, seine eigene Zukunft ein bisschen zu bestimmen. Und ich glaube, dass es durchaus legitim von Kyrie Irving ist, da jetzt eben dem Management das zu sagen. Die haben jetzt das Recht, eventuell nicht zu machen, haben auch eigentlich noch genug Zeit, jetzt was Vernünftiges zu finden. Und wenn er der Meinung ist, dass er jetzt gehen möchte, dann ist das sogar für die Franchise gar nicht mal so schlecht, weil das sind Top, ich sag jetzt einfach mal 20 Spieler in der NBA mit 2 Jahren Vertrag noch Free Agent wird, beziehungsweise available ist, das ist absolut sehr oder absolut selten. Ich denke, dass das durchaus den Cavaliers die Möglichkeit eröffnet, da jetzt einen recht großen Haul zu bekommen. Ich glaube auch, also die Situation könnte echt schlimmer sein. Wenn er jetzt nur noch ein Jahr Vertrag auf der Uhr hat, wäre der Return, den man für Kyrie kriegt, mit Sicherheit viel geringer. Die andere Sache, was ich noch kurz anmerken wollte, ist, vielleicht spielt das auch alles gar keine Rolle, was wir gesagt haben, dass er gar nicht unbedingt First Banana sein will oder dass er gar keinen Streit mit LeBron hat, sondern dass er einfach weiß, dass LeBron im nächsten Sommer gehen wird. Und er sagt, pass mal auf, ich kenne die Zeit vor LeBron, wo ich hier irgendwie 30 Siege pro Jahr mit so einer Rumpftruppe gehabt habe. Guck mir diesen Kader an, diese Jungs wie Thompson, J.R. Smith und so weiter und so fort, die werden wir alle nicht mehr los in den nächsten Jahren. Und dann stehe ich hier nächstes Jahr für mein letztes Vertragsjahr wieder alleine bei irgendwie 30 Siegen. Da habe ich keinen Bock drauf. Wieso also auf die Entscheidung von LeBron warten und es nicht selber proaktiv forcieren, dass ich der Erste bin, der dieses in Anführungsstrichen sinkende Schiff jetzt verlässt? Ja, man wird sehen. Ich denke, er hat tatsächlich das schon am Horizont gesehen, dass er jetzt nicht nochmal den schwarzen Peter haben möchte, dass dann LeBron das Team verlässt, wieder einmal, und er dann im Prinzip als Savior allein dasteht, und dann zeigt der Daumen natürlich sehr nach unten für die Franchise. Ich glaube, das möchte er verhindern und möchte deshalb im Prinzip sein eigenes Schicksal bestimmen und da kann man ihn nicht für kritisieren. Das ist richtig. Schauen wir doch tatsächlich jetzt mal in die Tabs, die wir hier offen haben. Wir haben ein bisschen justiert. Wir haben ein, zwei Teams rausgenommen. Wir haben tatsächlich die San Antonio Spurs rausgenommen, weil bei der Trade Machine Spieler, die jetzt momentan erst unter Vertrag genommen sind und damit eben auch Patty Mills, Pau Gasol etc. Nicht zum Trade available sind. Und da ist es unglaublich schwierig, da jetzt eben einen vernünftigen Trade hinzubekommen, der nicht über drei oder vier Teams geht. Insofern haben wir ein anderes Team mit reingenommen, fangen wir aber vielleicht doch erstmal, und das ist für mich das Interessanteste bei den New York Knicks, ja, oder? Also ich habe mal versucht, einen Straight-Up-Trade, also die New York Knicks, das ist total schwierig, weil eigentlich, um die Salaries zu matchen, müsstest du in irgendeiner Art und Weise Carmelo loswerden. Aber Carmelo hat eine No-Trade-Clause und hat eigentlich gesagt, ich gehe nur zu Houston. Übrigens, in Klammern, ich gehe nur zu Houston. Warum geht er nicht zu Cleveland? Weil er weiß, LeBron geht nächstes Jahr und deswegen dann würde ich auch alleine dastehen. Das ist meine Theorie. Ansonsten gibt es für mich keinen Grund, warum er nicht sofort nach Cleveland wechseln sollte zu seinem Best Buddy LeBron und da irgendwie um die Eastern Conference Championship mitspielen sollte. Wie auch immer. Also habe ich mal versucht, einen Trade zu organisieren, der nichts mit Carmelo zu tun hat. Und das würde heißen, die New York Knicks bekommen Kyrie Irving, logischerweise. Die Cleveland Cavaliers bekommen Courtney Lee, Lance Thomas, unseren französischen Seven-Pick Frank Nikkelina oder so. Ich habe mir den Namen noch nicht hundertprozentig reingebracht. Und einen Top-5 Protected First-Round-Pick. Das würde anhand der Trade-Machine klappen, weil man aktuell nur Courtney Lee und Lance Thomas auswählen kann. Die Rookies dürfen erst nächste Woche getradet werden. Da gibt's ja diese 30-Tage. Regel und einen First-Round-Pick kannst du bei der Trade-Machine eh nicht anwählen. Also Courtney Lee, Lance Thomas für die Flügel, gestandene Veteranen irgendwie, Rollenspieler, plus halt einen jungen Point Guard in dem Franzosen und einen zukünftigen Pick 2018 oder 2019. Wie lange hat Courtney Lee noch Vertrag? Drei Jahre? Ja, oder zwei? Wahrscheinlich müsste New York, nehme ich mal an, irgendwie Channing Frye's Vertrag oder so noch mit reinnehmen. Ja. Ist das, wenn ich jetzt Devil's Advocate spiele, ist das nicht ein bisschen 50 Cents on a Dollar? Verkauf mir doch das Argument, dass die Cleveland Cavaliers genug zurückbekommen. Naja, ich sag mal so, aus Mangel an Alternativen, die wir gerade schon angesprochen haben, wie viele Teams gibt's denn überhaupt, die was bieten könnten, würde ich sagen, dass, also du musst ein Salary Match irgendwie hinkriegen, Melo ist da raus, deswegen würde ich sagen, wo ihr Probleme gehabt habt, ist die Verteidigung auf dem Flügel und das können Courtney Lee und Lance Thomas wenigstens solide. Und was ihr in einem Trade zurückkriegen wollt, sind mindestens ein junger Spieler und einen hohen Pick. Und ich glaube, selbst wenn die New York Knicks Kyrie Irving kriegen, werden sie trotzdem irgendwie, wird der Pick jetzt nicht in den unteren 20ern stattfinden. Deswegen würde ich sagen, viel besser als ein Top-7-Pick, den die Knicks dieses Jahr gezogen haben und ein Top-5-Protected oder Top-3, wenn man sich darauf einlässt, First-Round-Pick im nächsten Jahr oder in dem Jahr danach, finde ich schwierig, von anderen Teams zurückzukriegen. Cool. Ja, dann lassen wir es doch mal dabei. Ich glaube, am Ende resümieren wir doch mal alle vier Trades und dann sagen wir möglichst objektiv, zwinker, zwinker, was dann der beste Trade gewesen ist. Ich glaube, dass Lance Thomas da fast schon ein Trade-Asset drin ist, was leicht übersehen werden könnte, weil eben die Cleveland Cavaliers teilweise Probleme haben, außer LeBron Flügelverteidiger eben auf das Feld zu stellen. Lance Thomas hätte sicherlich Probleme offensiv, auf dem Parkett zu bleiben. In den Playoffs, der Dreier fällt da noch nicht ganz so sicher, aber sicherlich interessant. Die Leute sagen ja auch, dass Nilitina im Prinzip schon ready ist zu spielen, vor allem defensiv sehr gut. Das ist, seit Matthew Dellavedova nicht mehr im Team ist, sicherlich ein Kritikpunkt der Cavaliers. Insofern belassen wir es mal dabei. Der Pick wird bestimmt auch nicht schlecht sein, wenn es nächstes Jahr ist. Kommen wir doch dann zu den Miami Heat. Die Heat haben eben keinen Pick, den sie geben können. Und deshalb müssen sie möglichst Veteranen anbieten und Talente. Und ich habe da eine Mischung zusammengesetzt. Ist jetzt recht einfach, sich das vorzustellen. Das ist Goran Dragic, Justice Winslow und Josh Richardson für Kyrie Irving. Kommt also sonst niemand mehr mit rein. Das gibt die geballte Ladung Verteidigung. Winslow und Richardson beide noch in Rookie-Verträgen jeweils. Richardson noch für ein Jahr und Justice Winslow für 2 Jahre noch. Das heißt, man hat da wenigstens Winslow mindestens noch 2 Jahre gebunden. Goran Dragic, der Vertrag ist, glaube ich, vertretbar, aber ja jetzt auch nicht unbedingt so super. 3 Jahre übrig noch, aber ist auf jeden Fall ein Spieler, den man im Prinzip direkt in den Starting-Lineup bringen könnte. Also ich würde sagen, die Argumentation für Cleveland wäre, das zu machen. Goran Dragic nimmt wichtige Minuten von Derrick Rose, den die Cleveland Cavaliers ja jetzt verpflichtet haben, weil Derrick Rose kann nicht oder sollte nicht über 20, maximal 25 Minuten pro Spiel auf dem Platz stehen. Das heißt, man hat im Grunde dann den legitimen Point Guard dann in Goran Dragic. Justice Winslow, ja, war jetzt verletzt, weiß man noch nicht so hundertprozentig, aber auch da Defensive vor Offensive, vielleicht die Lebensversicherung dafür, wenn LeBron auf der 3 dann nächstes Jahr nicht mehr sein sollte. Wäre mir aber am Ende des Tages zu wenig, weil ich keinen Pick dabei rauskriege. Und deswegen kann ich mir schwer vorstellen, dass Cleveland das machen würde. Ich glaube, ein Pick, ein Erstrundenpick, ein halbwegs hoher Erstrundenpick ist eigentlich das, wonach sie suchen. Das kann, wie du gesagt hast, Miami nicht machen aus dem Dragic-Trade. Sie haben 2018 und 2020 die Picks abgegeben und wie ihr alle wahrscheinlich wisst, darf man keine aufeinanderfolgenden Picks traden. Heißt also, sie können nichts damit reinwerfen. Wäre mir ein bisschen wenig. Plus, man darf die Historie zwischen Miami und Cleveland, glaube ich, nicht vergessen. Ich glaube, Dan Gilbert würde sich unheimlich schwer tun, einen weiteren Spieler an Miami zu verlieren. Ja, gut, kommen wir doch zum nächsten Team. Dann hau du mal raus. Wir haben, wie gesagt, die Phoenix Suns, jetzt habe ich es gespoilt. Aber die kommen jetzt sowieso. Und dafür die Phoenix Suns mit reingeworfen. Was hast du da zusammen, Klopp, also, ausgemacht? Da wäre für mich der Carmelo Anthony Trade. Und zwar, die Cleveland Cavaliers bekommen Carmelo Anthony und Eric Bledsoe. Die Phoenix Suns bekommen unseren französischen Rookie auf Point Guard als Ersatz für Bledsoe quasi. Und die New York Knicks bekommen Kyrie Irving und irgendwas an Salary Dump, wo ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher bin. Ich würde mal meinen, das ist zum Beispiel der Vertrag von Iman Shumpert, Channing Frye, irgendwie sowas in der Richtung. Die Frage da, glaube ich, ist, wenn man das jetzt so sieht, weil wenn Phoenix damit reinsticht, ist es okay für Eric Bledsoe, einen Top-7-Rookie in Frank Ntilikina zurückzukriegen? Würde Phoenix das machen? Das ist interessant. Da hast du mich jetzt bekommen. So weit bist du jetzt, dass ich jetzt momentan die Teams gerade in die Trade Machine reinsetze, um mir das nochmal genauer anzuschauen. Aber das hört sich interessant an. Du hast es richtig runtergebrochen. Ich glaube schon, wenn sie Bledsoe anbieten wollen, wir sind da ein bisschen unterschiedlich aufgetreten. Ich habe gesagt, kannst du nicht machen, Bledsoe ist ein super Spieler. Und dann hast du gesagt, ja gut, wenn er jetzt nicht gerade unterm OP-Tisch liegt, wegen einem seiner beiden Knie, dann ist das auch durchaus vertretbar. Ist leider nur häufiger der Fall gewesen. Das wäre wahrscheinlich der ultimative All-In-Move mit einer Option, dass eben Bledsoe dann vielleicht gesund bleibt und auch in den Jahren nach einem möglichen LeBron-Abgang dann dafür sorgt, dass das Team okay bleibt. Ja. Ich muss das noch ein bisschen adjusten. Ich habe nämlich gesehen, das klappt nicht. Der finale Trade, der auch bei der Trade Machine durchgeht, wäre also, Cleveland bekommt Anthony und Bledsoe. Die Phoenix Suns bekommen für Salary Kyle O'Quinn plus den Rookie der Knicks. Und die Knicks bekommen Kyrie Irving, Iman Shumpert und den auslaufenden Vertrag von Channing Frye. Dann würde es aufgehen. Das heißt, die Knicks kriegen Irving, Shumpert und Frye. Frye würde wahrscheinlich sofort gewaved werden, hat noch 7 Millionen, ist aber in einem auslaufenden Vertrag. Und wie gesagt, Phoenix würde für Eric Bledsoe, Kyle O'Quinn und den Top 7 Rookie der Knicks zurückbekommen. Und Cleveland hätte eine Starting 5 von Kevin Love, Melo, LeBron und Eric Bledsoe. Sorry, wenn ich noch einmal nachfrage. Ich bin fast soweit hier. Wen gibt New York noch ab, außer dem Rookie? Kyle O'Quinn, der geht nach Phoenix. Ah, okay. Könnte dann theoretisch Phoenix noch TJ Warren für Cleveland reinwerfen? Ein Wing? Für 3 Millionen? Ich glaube, das wäre noch möglich. Kann sein, aber meinst du nicht, dass ein bisschen viel am Ende? Dafür, dass sie ja nur von den Knicks was zurückbekommen? Ich guck mal gerade. Ja, du hast recht. TJ Warren. Ja, würde trotzdem passen. Ja, weil dann hätte eben Cleveland einen veritablen Superstar noch in Anthony, einen sehr soliden bis sehr guten Starter in Bledsoe mit passablem Vertrag und eben noch ein Talent mit TJ Warren. Das wäre tatsächlich ein Package, was ganz interessant wäre. Sie würden noch Shumpert und Fry loswerden. Interessant. Cool. Gucken wir weiter. Was denn mit den beiden anderen Teams, die er genannt hat, mit Minnesota und mit San Antonio? Haben wir da irgendwas auf der Uhr? Ja, Minnesota. Im Prinzip ist das ja schon allgemein bekannt. Das ist sozusagen der Reverse Homecoming Trade. Andrew Wiggins geht zu dem Team, was ihn gedraftet hat. Das ist natürlich jetzt der Hauptwechsel. Irving geht rüber, genauso wie der schlechte Vertrag von Shump. Dafür bekommen sie Wiggins, Gorgui Dieng und eine Mancha Bjelica als Stretch-Vierer, der auch noch nur noch ein Jahr unter Vertrag ist und durchaus noch mehr Shooting bringt. Dieng gibt ihm ein bisschen mehr Toughness, falls sie ein bisschen, vor allem in der regulären Saison, ein bisschen anders spielen wollen und nicht nur eben mit dem Stretch. Bisschen selbstkritisch, Dieng geht halt mit rein als Filler. Ist meiner Ansicht nach ein bisschen zu ähnlich und kann nicht mit Tristan Thompson spielen. Ja, und die Point Guard Situation ist nicht gelöst, ne? Dann hieß es immer noch, dass Derrick Rose Point Guard ist. LeBron. Point Guard ist LeBron, hast eigentlich auch recht. Ja, also was jüngere Spieler angeht, glaube ich, gibt's nicht viel bessere, die man zurückkriegen kann als Andrew Wiggins, der wahrscheinlich todunglücklich wäre. Darf ich direkt mal nachlegen? Sorry, dass ich dich unterbreche, aber Wiggins hat noch ein Jahr Vertrag und hat im Prinzip gesagt, er wird nichts unterschreiben unter Max. Das ist im Prinzip schon ganz klar. Wiggins ist bislang der beste Spieler, den wir in allen Trade-Varianten mit drin hatten. Zumindest was die Perspektive betrifft. Melo ist sicherlich noch für 1-2 Jahre vielleicht auf demselben Niveau offensiv. Defensiv auch, das ist nicht schwer. Aber ich habe noch ein Überraschungsteam mit drin. Und das ist definitiv das Godfather-Offer. Hit me. Okay, du wirst, ich glaube, du findest es spannend, okay? Er bleibt im Osten und er geht tatsächlich zu einem der Top-Teams im Osten, Curry. Und ich habe jetzt nicht die Boston Celtics mit drin, sondern die Toronto Raptors. Die Toronto geben ab die ganze Bank. Die geben die ganze, also die Bank nicht als in die Bankspieler, sondern alles, was sie an Talent haben. DeMar DeRozan geht rüber als Hauptscorer, gibt ihm eine Off-Ball-Option. Jakob Poeltl, der First-Round-Pick an 6, der Center. D'Lon Wright, der Point Guard, talentiert. Norman Powell geht rüber, kann auch direkt starten. Und Pascal Siakam. Für Kyrie Irving, Shumpert und Fry's Leiche. Und dann spielen Kyle Lowry und Kyrie Irving den Backcourt von Toronto. Das ist so. Aber DeMar DeRozan hat jetzt auch nicht so viel Verteidigung gespielt. Ich glaube schon, dass das geht. Irving kann genauso viel ISO spielen wie DeRozan. Kann sicherlich nicht ganz so viele Freiwürfe ziehen, aber ich glaube nicht, dass das so ein großes Problem wäre. Die Frage ist, du gibst im Prinzip damit als Toronto alles ab, was du halt je an Talent hattest. Ja, und in 2 Jahren sagt Kyrie ciao und dann hast du nichts mehr. Ja, ja, also was die Assets angeht, also sie haben halt immer noch angeht, ist interessant. Nur Jäger, aber sonst haben sie nicht mehr viel, das stimmt. Ja, ich meine, für Cleveland ist es eigentlich der einzige Trade, den wir jetzt besprochen haben, wo ein Star in seiner Prime rüberkommt in DeRozan. Allerdings haltst du dir ja auch direkt wieder 150 Millionen oder so auf, ne? Ja, das stimmt. Aber die anderen sind allesamt noch in Rookie-Verträgen, bis auf Norman Powell, der nächstes Jahr Free Agent wird, den man dann wahrscheinlich verlieren würde. Aber dennoch, du kriegst halt einen Star, einen Starter und 3 gute Rollenspieler mit Potenzial als Rücken. Ja. Interessant. Du kannst theoretisch auch einen der Jungs rausnehmen, du kannst dann irgendwie, weiß ich nicht, Pascal Siakam rausnehmen, das ist auch egal, weil das mit Trade Exceptions geht. Also nimm einen von den drei Talenten raus, wie man es möchte, und dann wirfst du noch einen First Rounder mit rein oder sowas. Das geht auch. Spannend. Was machen wir denn mit San Antonio eigentlich? Also ich bin ja der Meinung, das klappt einfach nicht. Weil das Einzige, was San Antonio loswerden will, neben den alten Säcken Tony Parker und Ginobili, ist LaMarcus Aldridge. Und da haben die Cavs Kevin Love. Und was Picks angeht, warum zum Geier sollte man San Antonio First-Round-Picks wollen, die alle nicht besser als Platz 25 sein werden? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das auch nur im Entferntesten interessant irgendwie für die Cleveland Cavaliers sein soll. Ja, man wird sicherlich versuchen, ich habe heute bei RealGM gelesen, dass 20 Teams insgesamt angerufen haben bei Phoenix. Gut, dass sie einen etablierten GM haben, Hust, Hust. und dass bislang die Spurs, Clippers, Suns, Timberwolves, Knicks und Heat offizielle Offers gemacht haben. Das heißt, die Spurs haben schon was angeboten. Danny Green wird mit drin sein, Patty Mills wird mit drin sein. Bedarf es noch mehr? Patty Mills geht aber dann erst ab Dezember. Das heißt, LeBron und Kyrie müssten 2 Monate lang zusammenspielen. Ist das tatsächlich so? 3 Monate? Wann hat er denn den Vertrag unterschrieben? Ja. Letzten Monat, oder? Oder Anfang dieses Monats? Juli, August, September, Oktober. Es gibt so eine fixe Line. Im Oktober könntest du ihn traden. Das sind doch keine 3 Monate. Es gibt doch so einen fixen Tag, irgendwie 15. Dezember oder so. Ab dann dürfen Leute, die Vertragsverlängerungen oder so gemacht haben, dürfen dann wieder getradet werden. Aber Phil, ich leg noch einen nach. Denver. Kyrie Irving geht nach Denver, nach Cleveland gehen. Fareed, Moutier und Gary Harris. Och. Wechsel. Ach. Ja, Moutier will halt keiner, Mann. Das habe ich mir gerade auch gedacht. Tu halt Wilson Chandler rein oder sowas. Aber, ich weiß nicht. Aber geht das auch? Fareed ist irgendein auch von den Jungs. Will Barton, meinetwegen. Will Barton und Shumpert geht zurück. Irgendwas mit Shooting und Wing-Spieler, dann wird's aber interessant. Ist eigentlich nichts für die Aber Zukunft, ich glaube, Moutier würde tatsächlich nicht mehr da gewechselt werden. Ja, auch wenn ich jetzt Chandler oder Barton da rein tue, was hätte Cleveland da in 2 Jahren von? Nix. Aber Kyrie Irving und Nikola Jokic wäre natürlich brutal, ne? Ja, ist aber, glaube ich, tatsächlich ein Markt, der nicht für ihn so attraktiv ist. Kyrie hat einen der besten, meistverkauftesten Schuhe in der ganzen Liga. Und Denver ist absolut letzter gewesen im letzten Jahr, was die Zuschauerzahlen betrifft. Und ich glaube, dass das tatsächlich keine Destination ist in den Rocky Mountains, die für ihn interessant ist. Außer er ist Hardcore-Kiffer und hat Bock darauf, Metal Mariana zu bekommen. Also, halten wir fest bei den ganzen Trades. Ich finde meinen am besten. Carmelo und Eric Bledsoe gehen nach Cleveland. Frank Ntilikina, mein Gott, ich muss seinen Namen echt merken, also der an 7 gedraftete Rookie der Knicks plus Kylo Quinn gehen nach Phoenix. Für Eric Bledsoe und Iman Shumpert, Channing Frye auslaufender Vertrag und Kyrie Irving gehen nach New York. Ja, der war sweet, das stimmt. Wenn man da direkt Melo mit reinnimmt, ist es sicherlich ein sehr attraktives Paket. Das sollten die Knicks auch versuchen, dass man sowohl Melo als auch noch jemand anders dann eben nach Cleveland lotst. Gleichzeitig dann hat man Love, LeBron und Melo, die auf der 4 spielen und im Prinzip nicht wirklich eine andere Position spielen können. Ich für meinen Teil finde, dass Melo und Love im Prinzip keine andere Position spielen können. Das wird sicherlich ein bisschen eng auf der Position, aber klar, es ist natürlich ein Starspieler, den man bekommt. Und Melo wird wahrscheinlich Nein sagen, weil er unbedingt nach Houston möchte. Aber gut, alles Spekulation. Wenn ihr so ein Ding habt in der Trade Machine, wo ihr sagt, hey, das könnte doch interessant für beide Teams sein, macht einen Screenshot und haut uns das irgendwie bei Twitter unter die Kommentare, bei Facebook, unter den Post von dieser Sendung, irgendwas. Und dann quatschen wir drüber. Ja, wir werden jetzt sehr, sehr schnell nüchtern. Wenn wir nämlich von Kyrie Irving und Superstar Trades transition zu Alan Crabb, der ins Doghouse der Brooklyn Nets gewechselt ist. Ein Trade, der im Prinzip oder tatsächlich eine Spielertransaktion, die im letzten Sommer schon fast stattgefunden hätte. Da hat Brooklyn eines seiner mittlerweile fast berühmten Offersheets gemacht. Crabbe war Restricted Free Agent von Portland. Man wusste, dass Portland ihn eigentlich halten wollte als vermeintlich guten Shooter mit Potenzial auf dem Flügel. Und Brooklyn hat gemacht, was es machen musste. Hat einen Mega-Vertrag hingeworfen mit Trade-Kicker und allem drumherum. Und der wurde gematcht. Und das hat man jetzt bitter bereut. Portland hatte tatsächlich die zweithöchste Payroll der ganzen Liga. Man war tief, tief in der Luxury-Tag schon drin. Und man hat es jetzt geschafft, tatsächlich diesen Vertrag und Alan Crabbe loszuwerden für Dead Money letztendlich, für Nicholson, der direkt gestretched und gewaved worden ist. Auch seinerseits ein schlechter Vertrag, aber mit wesentlich weniger Dollarzeichen drin. Was sagst du zu dem Trade? Findest du ihn erstmal gut oder schlecht für Brooklyn? Ich glaube, wir beide würden sagen, dass es unendlich viel Geld spart für Portland. Ja, ich glaube, das wäre auch das Erste, was ich anmerken würde. Also ich glaube, sie reduzieren ihren Luxury Tax um 16 Millionen an Gehalt. Da würde ich mir als Owner auch dreimal überlegen, ob ich für Alan Crabbe bereit bin, das Doppelte und Dreifache auf den Tisch zu legen an die NBA. Das wäre ich nicht. Insofern kann ich das aus Portlands Sicht total verstehen. Für die Brooklyn Nets, ja, ich meine, wir wissen ja, dass sie irgendwie keine Picks in den nächsten Jahren, zumindest noch nächstes Jahr, haben werden. Deswegen, ich glaube, erstmal Spieler, junge Spieler sammeln, dann mal gucken, was geht. Finde ich jetzt gar nicht schlimm. Sie sind sowieso relativ tief, was den Salary Cap angeht. Das heißt, sie müssen dadurch, glaube ich, nicht in den Luxury Tax. Insofern für Brooklyn alles gut. Aus Portlands aus Sicht finde ich das total verständlich. Gibt einem mehr Flexibilität. Man muss jetzt nicht overpayen. In diesem Jahr, wo man dann nicht so hundertprozentig weiß, wo die Reise hingeht. Deswegen alles gut von beiden Seiten, würde ich sagen. Ja, Crabbe ist sicherlich extrem überbezahlt. Das vielleicht vorweg mit seinem Vertrag. Der ist viel zu hoch. Der Trade-Kicker wurde gewaved von ihm sogar, damit der Wechsel ermöglicht worden ist. Ist aber durchaus ein solider Rollenspieler. Da gehen ein bisschen die Meinungen auseinander. Ich habe mal bei uns in der deutschsprachigen Basketball-Community umhergeschaut, sei das Dennis Spielmann oder Jonathan Walker tatsächlich von den Go-To-Guys, die, glaube ich, beide gesagt haben, dass das nicht ganz so ein glücklicher Trade war. Ich habe auch mit einem Hörer ein bisschen hin und her getwittert. Ich habe nämlich gesagt, ich finde das gar nicht mal so schlecht. Man muss natürlich vorneweg sagen, dass Brooklyn sich damit im nächsten Jahr aus dem Free-Agency-Rennen im Prinzip rausnimmt, zumindest was die Max-Leute betreffen. Kommt ein bisschen auf an, ob Jeremy Lin seine Spieleroption zieht oder nicht. Wenn das nicht der Fall ist, hat man durchaus wesentlich mehr Platz unter dem Salary Cap. Dennoch muss ich sagen, man muss das Gehalt jetzt zunächst erstmal Leuten bezahlen und man baut jetzt so ein bisschen darauf, dass er mehr Spielzeit bekommt und seinen nächsten Schritt geht. Ich glaube, defensiv hat er sein Potenzial absolut nicht ausgeschöpft, aber er ist halt ein sehr guter Shooter. Hat 44% von der Dreierlinie geworfen und das ist jetzt auch keine kleine Sample Size. Er hat 226 Spiele in der NBA gemacht bisher und hat wesentlich über 40% geschossen. Insofern finde ich das gar nicht mal schlecht. Hatten keine Flügelspieler und ich hätte mir gehofft, dass sie eben noch einen Pick mit reinbekommen als Kompensation für so viel Geld. Sie müssten wissen, dass Portland ungefähr 40 Millionen an Luxury Tax zahlen musste und jetzt nicht mehr muss. Insofern haben sie da ein bisschen zu wenig zurückbekommen, aber generell finde ich, muss man ein bisschen abwarten, wie sich das entwickelt. Ja, finde ich, sehe ich genauso wie du. Also ich finde es auch nicht so schlimm. Die Frage ist, ob Brooklyn überhaupt im nächsten Jahr eine große Free Agency Destination gewesen wäre. Deswegen kann ich das Front Office da verstehen, erstmal zu sagen, lass uns mal irgendwie alles unter 27, 28 Jahren einsammeln. Dann mal gucken, was passiert. Jetzt haben sie mit D'Angelo Russell eigentlich, der noch vor zwei Jahren, Nummer 2 Pick war, irgendwie so ein Building Block, in dem man rum aufbauen kann, noch einige andere junge Spieler. Ich glaube, das Front Office der Brooklyn Nets hat sich auch solide aufgestellt mit der Verpflichtung des ehemaligen, was war er, Assistant GM von den San Antonio Spurs? Ich war irgendeine Rolle, ja, Sean Marks? Rolle hatte der, oder Player Development? Ich glaube, der war tatsächlich stellvertretender GM oder sowas. Er hat auf jeden Fall nach seinem Karriereende bei den Spurs im Front Office gehabt. Deswegen ja, und aus Portlands Sicht muss ich sagen, ist das durchaus vertretbar, weil wenn man sich den Westen so anguckt, schreibe ich jetzt Portland da nicht eine Rolle hinter den ersten 5 Teams zu. Insofern wäre ich als Owner da auch nicht bereit, für diese Platzierung 40 Millionen extra zu bezahlen und auch nicht für einen Spieler wie Alan Crabb. Ja, es ist sicherlich interessant. Ich glaube, die Implikationen sind noch ein bisschen größer. Die meisten Hardcore-Fans würden sicherlich nur sich langfristig mit dem Trade von Alan Crabb eben auseinandersetzen zu den Brooklyn Nets, umso eher noch. Ich glaube aber, dass Salary Cap heutzutage und vor allem auch in den nächsten Jahren weniger eine Frage nur ist von, welche Spieler kann ich unter Vertrag nehmen im Sommer, sondern auch, welche schlechten Verträge kann ich eben für Assets zurückgewinnen. Das sieht man, dass das eine sehr geradlinige Entwicklung ist, dass immer mehr bezahlt werden muss, in Anführungsstrichen, im Sinne von Assets und Draftpicks für schlechte Verträge, die man eben gemacht hat. Früher waren das Verträge wie, ich weiß nicht, die großen Center-Verträge, die vor allem die Dallas Mavericks immer sehr gerne rausgehauen haben. Oder noch so ein Brandon Haywood zum jetzt Beispiel. Sind das mittlerweile schon. Wie heißt er denn gleich? Aus Cleveland. Brandon Haywood? Disagana Job ist einer gewesen. Wie hieß nochmal der Center von den Wizards im Karen Butler Trade, der sogar einen Ring gewonnen hat mit uns. Nicht Hayward, ich komme nochmal drauf später, aber das war so ein bisschen die Spezialität von Donnie Nelson, Center über zu bezahlen, die vermeintlich eben Entlastung für Dirk bringen konnten. Jetzt ist es aber mittlerweile so, dass eben Vertragspapiere, die schon im letzten Jahr unterschrieben worden sind, gewechselt werden. Das ist bei Andrew Nichols in der Fall, Alan Crabb, Timofey Mozgov. Das sind alles Verträge, die letztes Jahr unterschrieben worden sind und wo jetzt panisch schon händeringend nach einem Abnehmer gesucht wird. Und das ist, glaube ich, nur ein Zeichen dafür, was auch in der Zukunft passiert. Genau, wir haben uns da in der letzten Folge, glaube ich sogar, über Andre Iguodala unterhalten. Und ich glaube, das ist auch so ein Vertrag, das hatten wir schon damals besprochen, da vielleicht wird es auch noch stärker in Mode kommen, bei den NBA-GMs solche Leute irgendwann zu stretchen. Einfach, dass unheimlich viele Spieler gestretcht werden. Das heißt, dass der Vertrag, der große Vertrag, den man sich dann nicht mehr leisten kann, dass in Kauf genommen wird, dass man das noch in kleinerer Summe dann über mehrere Jahre in den Büchern hat. Ich glaube, so hoch wie die Salary Caps jetzt sind, werden wir das auch noch das ein oder andere Mal sehen. Ja, das stimmt. Ich denke, da wird, wie gesagt, noch einiges weiter danach kommen, in der Größenordnung ebenso, wo die Verträge eben unloaded werden. Und ich glaube, die Accountants reiben sich nach wie vor die Hände der Liga. Übrigens auch die Teams, die unterm Salary Cap sind, denn das Geld, was die Liga einnimmt durch Luxury Tax Zahlungen, was jetzt durch diesen Trade um ungefähr 40 Millionen Dollar weniger sein wird, aber dennoch recht hoch ist, das wird verteilt unter den Teams in der Liga, die unter der Cap sind. Und das ist natürlich ein Betrag, der recht wesentlich ist. Wenn nämlich nur 2 oder 3 Teams unterm Cap sind und irgendwie 6 oder 7 in der Luxury Tax, dann ist das ziemlich viel Geld. Und da ist dann der Owner wiederum auch der Nutznießer. Absolut. Wollen wir vom Tagesgeschehen der NBA springen zu einem, wie sagt man das denn? Einer Liste, die du mit einem unserer Hörer gemacht hast, die du in der letzten Woche auf Facebook rausgehauen hast, die ich persönlich, als du mir das geschickt hast, erst bei WhatsApp, mega geil gefunden habe. Ja, das war auf jeden Fall eine witzige Aktion. Ich habe habe ich geantwortet auf einen Tweet, den er abgefeuert hat, irgendwie über irgendwelche Jerseys. Und es gab ja jetzt die Ankündigung, dass eben Nike die neuen Trikots mehr oder minder jetzt teilweise eben leaken wird. Und da habe ich eben gesagt, wie wär's, wenn wir tatsächlich uns mal zusammentun und so ein kleines Power Ranking machen. Und dann haben wir irgendwie erstmal schön rumgenördet und weiß ich nicht, 6, 7 Nachrichten gebraucht, bis wir uns geeinigt haben, welche Methodik die wir denn jetzt nun nehmen und ob denn in den Classics auch die Hardwood Classics eben mit rein können, so ein bisschen die Retro-Shirts, die im letzten Jahr genommen worden sind. Und dann haben wir uns irgendwann geeinigt und haben dann eben jeweils die Top 25 sozusagen dann rausgesetzt und dann dachte ich mir, dann kann ich euch das auch ja available machen. Fände ich nämlich jetzt sehr interessant, mal deine Meinung zu hören. Meine steht ja sehr stark schon beschrieben auf den drei Bildern, die wir auch auf Facebook hochgeladen haben. Was sagst du denn zu meiner Selection? Kannst du ein paar picken, die du auch magst oder habe ich was rausgelassen oder welche magst du überhaupt nicht? Ich finde es natürlich ganz toll. Fangen wir mal mit den Top 10 Classics an, die du gepostet hast. Auf Platz 2 hast du die New York Knicks, was mir natürlich sehr gut gefällt. Kann aber auch verstehen, warum Boston die Nummer 1 bei dir ist. Das ist eins der traditionsreichsten Trikots überhaupt. Was ich sehr geil finde in der Liste, ist das Hardwood Classic Trikot von den Denver Nuggets. Das finde ich überragend. Mit den Rocky Mountains drauf, in blau, dann mit diesem sag ich mal, leuchtenden Schriftzug in der Mitte. Du hast Mutombo da auf dem Bild ausgewählt. Finde ich mega, mega geil. Was mir vielleicht da noch gefehlt hätte als Classic, wäre das Auswärtstrikot der Utah Jazz zu der Zeit von Karl Malone und John Stockton. Das hatte nämlich auch diese Berge drauf. Ich glaube, es ist schwarz und lila gewesen. Das fand ich auch sehr, sehr geil. Ja, wie gesagt, ich glaube, dass ich jetzt nur die Sachen genommen habe, die auch in der letzten Saison getragen worden sind. Da hat man es eigentlich noch nicht ein. Und ich weiß zum Beispiel, dass Denver das 55er getragen hat oder dass das Nuggets Retro Jersey am ersten Spieltag, weil eben da Mutombo sein Jersey Retirement hatte. Und ich glaube, sonst bin ich mir recht sicher, dass eben das Hickory High Jersey von Indiana wurde auch getragen als Hardwood Classic. Ich bin mir bei dem Atlanta nicht ganz so sicher, ob sie das getragen haben auf Nummer 6. Das hat sich vielleicht fälschlicherweise da reingeschlichen, aber sonst haben alle tatsächlich diese Trikots getragen. Im Fall von Boston, New York und Portland ist es ja tatsächlich so und auch den Lakers, dass das Standardtrikot ist. Ich fand das eben nur Teil der Classics, weil man da als traditionelle Franchise ja auf die traditionellen Farben steht. Dann alles gut. Dann muss ich noch sagen, dass ich das Phoenix Suns Trikot in Schwarz auch ziemlich cool finde. Mit dem Basketball, der so einen Feuerschweif hinter sich herzieht, wie so ein Komet, finde ich auch sehr, sehr geil. Aber mein Favorit in der Top 10 Classic Liste eigentlich, jetzt muss ich sagen, die Denver Nuggets. Ja. Das City Jersey tatsächlich ist auch super von Golden State auf der 9, eben mit der Cable Car und der Golden Gate Bridge. Die Golden Gate Bridge ist ja jetzt im Prinzip schon auf jedem Trikot mit drin. Das hat sich sehr etabliert. Das war aber bei diesem Trikot, das damals auch Baron Davis noch getragen hat, was das für ein Zocker war bei Golden State. Dann eben auch mit dem Upside gegen die Mavs. Ich glaube, das war ungefähr das Jahr, wo das das erste Mal auflief. Sollen wir zu Top 10 Fresh bringen? Denn da habe ich einen ganz klaren Favoriten. Einen ganz klaren Favoriten. Und das sind die Milwaukee Bucks. Okay. Ich mag den Style der Milwaukee Bucks total gerne. Das Weiße mit Grün abgesetzt am Rand. Ich mag die Schriftart, die sie verwendet haben. Diese großen Capital Letter schön irgendwie ein bisschen auseinandergezogen. Die Nummer sieht geil aus. Finde das Trikot der Milwaukee Bucks, das aktuelle, überragend. Raptors blasen so ein bisschen ins gleiche Horn. Allerdings mag ich die Schrift, die Typo da nicht so sehr wie die von Milwaukee. Das ist ja witzig. Kleiner Shoutout zu Sven Lupus, der auch hier schreibt, bei 5 und 3 habt ihr den Namen vertauscht. Ja, Sven, da hast du mich erwischt, weil ich in letzter Sekunde tatsächlich die geswitcht habe in meinem Power Ranking. Ich hatte nämlich tatsächlich erst Bucks auf 3 und Toronto auf 5 und hab's dann gewechselt. Witzigerweise gerade wegen der Font, also wegen der Schrift. Was du nicht so magst, finde ich nochmal ein bisschen sexier. Das ist, glaube ich, jetzt momentan auch so ein bisschen en vogue, dass man ein bisschen mehr Spacing hat zwischen den unterschiedlichen Buchstaben. Ist alles ein bisschen kleiner. Bisschen verspielter, da ist der Font mir ein bisschen hart in Capital Letters eben bei den Bucks. Das ist so eine kleine Nuance. Sag mal kurz off topic, macht jetzt nicht ab nächstem Jahr Nike die Trikots? Ja, oder? Ja, okay. Genau. Nike ist ab nächster Saison mit drin. Mal sehen, ob sie tatsächlich die Sleeve Jerseys rausnehmen. Finde ich persönlich nicht so cool. Ich glaube, ich bin einer der wenigen, die ziemlich cool finden oder zumindest das Potenzial dazu haben, cool zu sein. Ich glaube, dass viele Basketball-Puristen da nicht so happy sind, weil es eben eher nach Fußball aussieht und weniger nach Basketball. Ich finde die ehrlich gesagt ganz cool. Nike wird aber nicht so viel ändern können. Das liegt zum einen daran, dass viele Teams ihre in Anführungsstrichen Corporate Identity gewechselt haben, seien es die Hornets, sei es die Timberwolves, die Clippers, die Bucks haben Logo-Change gehabt. Das ist schon ziemlich viel, was da passiert ist. Auch die Utah Jazz haben ihr Jersey-Kit recht stark verändert und da ist Nike tatsächlich abhängig von ihren Klienten und das sind die Teams. Insofern wird es da nicht so viele Änderungen geben. Übrigens bei Platz 2 Cleveland muss ich noch sagen, ich finde das Trikot nicht schlecht, aber mir gefällt das Dunkle, wo nur Dick Cavs draufsteht, noch ein bisschen besser. Ja. Das war das Trikot, was LeBron anhatte, als er das erste Spiel wieder zurück in Cleveland gemacht hat. Das finde ich auch. Da ist, glaube ich, noch so ein Basketball drauf, auf dem V oder so. Finde ich auch ganz geil. Das war das Orangene. Ja, kann sein, ja. Ja. Das Orangene Alternate. Ich muss sagen, für mich die Cavs mit dem besten Jersey-Kit der Liga. Ich finde, alle Trikots von denen sehen mega cool aus. Das mit der, das Schwarze mit dem großen C, das Orangene Retro-Alternate mit den Cavs, mit dem Ball über dem V als Korb. Auch das Gelbe sieht mega cool aus, finde ich, und eben das Bordeaux-Rot. Also ich muss sagen, da sieht im Prinzip jedes Trikot mega cool aus. Ja, da hast du recht. Was sagst du denn zu Platz 1, das Dark Horse im Prinzip? Ja, weiß ich nicht. Oh, oh. Weiß ich nicht. Irgendwie kickt mich das nicht so. Okay. Das ist das Denver Alternate. Ich glaube, das haben sie nur ein paar Mal getragen. Ganz minimalistisch mit ein bisschen Hint als Bergarbeiterstadt und den Rockies. Ich fand es super sexy, muss ich sagen. Aber gut, das ist dann natürlich eine persönliche Meinung. Ich glaube, dass du auch das Atlanta Jersey nicht so magst mit der Raute, oder? Atlanta mag ich wirklich überhaupt nicht. Aber da haben wir uns ja, ich weiß gar nicht wann, als Schröder das zum ersten Mal, glaube ich, bei den Media Days vor 2 Jahren anhatte oder so, da haben wir uns schon darüber unterhalten, da bist du mega ausgeflippt. Und irgendwie, also es gibt ja nichts Subjektiveres als Trikotdesign, ne? Deswegen, das ist auch nicht so richtig bei mir angekommen, muss ich sagen. Aber lass uns bitte in die Top Worst 5 springen, weil das finde ich super, super geil. Hau raus. Vielleicht nennst du kurz für die Hörer. Ja. Ich weiß, wir sind da kein Videocast, sondern ein Podcast. Insofern nennen sie vielleicht schon 5 bis 1. Auf jeden Fall auf unserer Facebook-Seite sind 3 große Bilder mit mehreren Trikots drauf. Rangliste, geil erklärt. Die Top 5 Worst. Einmal von 5 angefangen. Die Clippers Alternate, Minnesota Heimtrikot, Orlando auswärts, Utah auswärts und Brooklyn Alternate. Phil, da fehlt dieses ekelhafte Camouflage-Trikot der San Antonio Spurs. Das muss ich leider anmerken. Sven hat, ich glaube, bei Sven war es auf Rang 1. Ich habe es nicht mit reingenommen, weil es ein Alternate ist und sie es, glaube ich, echt nur zweimal bei Veterans Day oder sowas getragen haben. Aber das ist tatsächlich das Schlechteste. Und ich glaube, Toronto hatte das auch mit Camouflage. Ich muss sagen, dieses Brooklyn-Ding, ne, das ist so hässlich, Mann. Das ist so hässlich. Es ist genau wie du sagst, es sieht aus wie so ein Konfirmandentrikot. Spießig, langweilig, lieblos, farbarm. Also wenn du dich als Brooklyn Nets aus der Narrative der grauen Maus der Liga herausbewegen willst, dann doch nicht mit diesem Trikot. Ja, das stimmt. Mir gefällt allerdings, ich weiß, Selbstlob stinkt, aber mir gefällt meine Beschreibung bei den Utah Jazz an Nummer 2. Die ungefähr 8 Farben in ihrem Trikot haben. Vielleicht willst du sie kurz vorlesen. Erinnert an eine PowerPoint-Präsentation aus der Volkshochschule. Zu viele Farben, keine Identität. Ja. Aber auch Phil, aber... Ey, es sieht so grausig aus. Da kriegt man echt, echt Probleme, wenn man sich das aber anschaut. Auch das Clippers-Trikot, ne? Mit diesem neuen Logo da drauf. Da drunter in ganz, ganz klein die Nummer. Völlig asymmetrisch. Kacke. Blau, Rot und Schwarz in einem Trikot. Ja, und noch so ein eher schon Türkis irgendwas. Keine Ahnung. Schlimm. Ja, ja. Bisschen Hate kriege ich, glaube ich, beim Orlando-Klassiker. Das war sogar bei Sven, glaube ich, in den Top 10 Classic. Hat mit Penny Hardaway zu tun und Shaq. Ich muss sagen, für mich, diese Nadelstreifen gehen gar nicht. Das ist echt ungefähr so, wenn jemand Nadelstreifenanzug trägt. Nadelstreifen auch im Trikot finde ich echt furchtbar. Es gibt nur ein Team weltweit, was Nadelstreifen tragen darf, und das sind die Pinstripes von den Yankees, meiner Meinung nach. Der Rest hat damit nichts verloren. Fortuna übrigens auch mit so Halb-Nadelstreifen. Hast du das neue Trikot schon gesehen? Ja. Furchtbar. Na, besser als... Die sollen auch dann zeitgleich direkt wieder Kick als Sponsor haben, dann passt das ja. Super. Scheiße. Montag geht's los, ich gehe ins Stadion. Naja. Du Armer. Aber das Bier schmeckt sehr gut. Wahrscheinlich haben sie die Bierpreise auch wieder moderat irgendwie auf 12 Euro angehoben oder so. Naja. Gegen Braunschweig. Gibt direkt eine Packung. Okay, Braunschweig. Aber gibt sofort eine Packung. Spaß. Cool. Ja, soweit. Haben wir noch irgendwas? Ist nicht so. Ach so, die Knicks haben einen Superstar-Signing gemacht. Raymond Sessions für 2 Millionen. Ey, geiles Signing. Kann man sehr machen. Solide. Muss ich ganz ehrlich sagen, applaudiere ich. Besser als Jennings, der sogar fast einen Minimum-Vertrag in China unterschrieben hat. der hat also kein Angebot mehr gefunden, auch aus der Liga. Und besser als Darren Williams oder so. Wird definitiv auch einer. Und besser als Darren Williams oder so jetzt nochmal zu signen. Ja. Ja, absolut. Super, super solide. Gut, dass man Derrick Rose losgeworden ist. Vielleicht da auch ganz passenderweise, ganz am Ende des Pods, ehemaliger MVP, Minimum-Vertrag, sagt da noch zwei Sätze zu und dann sind wir raus. Tragisch. Ich finde es einfach wahnsinnig tragisch. Also ich muss sagen, für einen Spieler, der irgendwie 16 und 5 auflegt oder so, wenn er dann mal zum Spiel kommt, sind 2 Millionen echt eigentlich schon fast ein Steal, aber ey, der Abstieg von Derrick Rose ist echt nicht mehr in Worte zu fassen, finde ich. Ja. Das stimmt, das ist schon ziemlich krass. Wenn man sich jetzt nochmal diese ganze Videografie anschaut, die es da online gibt, auf YouTube, was da alles passiert ist, ich glaube, ist auch eine sehr folgenschwere Entscheidung für Adidas gewesen. Sehr kostspielig vor allen Dingen, aber wirklich mit diesem Swagger, mit dem er rangegangen ist, ich glaube, man kann jetzt auch im Rückblick vielleicht sagen, okay, das lag vielleicht auch daran, dass er es nicht besser wusste, um es mal freundlich auszudrücken. Aber mit dieser Selbstsicherheit, als damals wirklich ernsthaft debattiert worden ist, so ein bisschen wie Curry und LeBron vor 2 Jahren, ist er der beste Spieler des Planeten. Das war wirklich für 2 Jahre, 1,5 Jahre, absolut legitim da mit Derrick Rose. Jüngster MVP. Das ist so krass. Ja, Adidas, 2 gute Entscheidungen getroffen, ne, als Testimonials. Derrick Rose und Dwight Howard. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Ja, gut ins Klo gegriffen. Dafür wenigstens Damian Lillard, glaube ich. Ja, stimmt. Und Porzingis jetzt. Naja. Ja, da holen sie ein bisschen die Kohlen aus dem Feuer. Mal sehen. Alright. Mal gucken, was wir nächste Woche im Pod besprechen, ob Kyrie schon das Team gewechselt hat. Ich glaube ja nicht. Ich glaube, das wird sich noch einige Wochen ziehen oder was sonst noch passiert ist. Wie gesagt, Trade Machine auschecken, Screenshots machen, unter unsere Sachen posten und dann können wir online ein bisschen drüber quasseln. Ne? Insofern. Yo, haut den Scheiß raus. Haut den Scheiß raus. From downtown. Reingehauen.